Sag mal, du willst jetzt noch Schokolade essen? Ich habe doch so einen Hunger. Du hast gerade deine Zähne geputzt. Soll ich deshalb verhungern? So wirst du nie dünner. Wenn du eines Tages platzt, möchte ich nicht in deiner Nähe sein. Ich wette, du hast nicht Blut, sondern Kakao in den Adern. Sag mal, du willst jetzt noch Schokolade essen? Ich habe doch so einen Hunger. Du hast gerade deine Zähne geputzt. Soll ich deshalb verhungern? So wirst du nie dünner. Ich wette, du hast nicht Blut, sondern Kakao in den Adern. Drei Verweise hast du schon, ein noch und du fliegst. Bei dir steht's auf der Kippe und da riskierst du sowas? Drei Verweise hast du schon, ein noch und du fliegst. Und da riskierst du sowas? Ihr wollt zum Schützenfest, ja? Ich hab Gabi versprochen, dass ich hier einen Schlumpf schieße. Hoffentlich klappt's. Ach Gott, ich wünschte, ich könnte dabei sein. Ihr wollt zum Schützenfest, ja? Ach Gott, ich wünschte, ich könnte dabei sein. Die andere bitte. Semmel kriegt er umsonst von mir. Senf mag er wohl nicht, oder? Danke. Hier, Oskar. Ach, wie er sich freut. Da hinten kann man Schlümpfe kaufen. Also, nichts wie hin. Ja. 15 Mark das Stück? Oh, ich versuch's lieber an der Schießbude. Dort gibt es dieselben Schlümpfe. Und ein Schuss kostet nur 60 Pfennig. Ach komm, lass es lieber. Dass ich gerne einen hätte, habe ich heute Morgen nur so gesagt. Trotzdem, 5 Schuss riskiere ich und dann bin ich pleite. 5 Schuss bitte. 5 Schuss. Pass auf, es klappt bestimmt. Daneben, nur eine 8. Schade. Wenn du eine 12 schießt, hast du freie Auswahl. Das schaffe ich. Wieder daneben. Mal mit der Ruhe. Ach, du bist heute nicht in Form, Tarzan. Gib's auf. Daneben jetzt. Ach, vergiss es doch. Ein Schuss noch. Seid mal ganz ruhig. Ha, die 12! Was ist das? Tarzan, ich hab's super, Tarzan. Und dabei habe ich auf die 10 gezielt. So ist das also. Es geht nur mit einem Trick. Einen Schlumpf, bitte. Einen Schlumpf. Gratuliere. Hier hast du ihn. Danke. Für die junge Dame da, bitte. Oh, danke, Tarzan. Das war toll. Ich habe auf die 10 gezielt. Ich wusste doch, dass da was nicht stimmt. Hauptsache, du hast gewonnen. Und Gabi hat ihren lang ersehnten Schlumpf. Ja. Wir gehen noch mal rum, ne? Ja, ja. Okay. Naja, ich muss mal teilen. Ey, da ist das Bierzelt. Es ist gleich Mitternacht. Semmel kriegt er umsonst von mir. Senf mag er wohl nicht, oder? Danke. Hier, Oskar. Ach, wie er sich freut. Süß. Ja. Mal teilen. Ey, da ist das Bierzelt. Es ist gleich Mitternacht. Auf jeden Fall hat er sich umgezogen. Du musst ihn noch an seiner Gangart erkennen. Vorhin hat er doch Bilder geschleppt. Mit beiden Händen hielt er sie vor sich. Da bewegt man sich steifer, als wenn man einfach nur so latscht. Der ist wohl mal gegen einen Laternenpfahl gelaufen. Was der für eine Knubbelnase hat. Scheint Zeit zu haben. Er will nach Büchsen werfen. Hm. Ich habe eine Idee, Karl. Ja? Wir wenden einen Trick an. Einen Trick? Bleib hier stehen und beobachte ihn genau. Wenn er es ist, verrät er sich. Was hast du denn vor? Das wirst du gleich erleben. Tarzan, du musst uns doch wenigstens weg sagen, ist was. Er. Da bin ich aber gespannt. Warte, er macht uns ein Zeichen. Otto, du Dieb! Hey, Otto, du Dieb! Du hast mir mein Lebkuchenherz geklaut! Es ist weg und du bist es gewesen! Schnell, du musst was sagen. Ich? Ist doch nicht wahr! Interessiert mich doch gar nicht, dein Lebkuchenherz! Knubbelnase haut ab. Und Tarzan kommt zurück. Nun, ist euch was aufgefallen? Oder war es eine Fehlanzeige? Im Gegenteil. Nee, gar nicht. Wieso? Er hat sich doch noch nicht einmal umgedreht. Das nicht, weil er sich in der Hand hat. Aber als er hörte, Otto, du Dieb, das ging ihm an die Knochen. Das konnte man direkt sehen. Der ist zusammengezuckt und hat den nächsten Ball so weit an den Dosen vorbeigeworfen, dass er beinahe den dicken Budenbesitzer getroffen hätte. Ja, wunderbar. Das ist ja auch nicht schwer. Sind wir auf der richtigen Spur. Geh los, hinterher. Er ist ins Spielzeit gegangen. Mal sehen, was er da treibt. Auf jeden Fall hat er sich umgezogen. Du musst ihn noch an seiner Gangart erkennen. Vorhin hat er doch Bilder geschleppt. Mit beiden Händen hielt er sie vor sich. Da bewegt man sich steifer, als wenn man einfach nur so latscht. Der ist wohl mal gegen einen Laternenpfahl gelaufen. Was der für eine Knubbelnase hat. Er ist ins Spielzeit gegangen. Mal sehen, was er da treibt. Siehst du ihn? Also, das ist es nicht. Ich muss euch bitten, nicht darüber zu reden. Ihr werdet etwas über Volker erfahren. Vorausgesetzt, ihr versprecht mir, den Mund zu halten. Ja, das ist doch selbstverständlich, Herr Glockner. Versprochen. Es ist eine dienstliche Angelegenheit, aber ich weiß ja, dass ich mich auf euch verlassen kann. Ja, was ist denn mit Volker? Er ist nicht krank, Tarzan. Er schwänzt auch nicht die Schule. Er ist verschwunden. Also, das ist es nicht. Ich muss euch bitten, nicht darüber zu reden. Ihr werdet etwas über Volker erfahren. Vorausgesetzt, ihr versprecht mir, den Mund zu halten. Ja, das ist doch selbstverständlich, Herr Glockner. Versprochen. Ja, was ist denn mit Volker? Er ist nicht krank, Tarzan. Er schwänzt auch nicht die Schule. Er ist verschwunden. Susanne hat herausgefunden, dass der Mann tatsächlich Otto Biersack heißt. Also das ist ja toll, Tarzan. Also falls du nach dem Abitur mal nicht wissen solltest, was du werden willst, ein schlechter Polizist wärst du nicht. Mann, ich weiß noch einen, der ist ja noch viel verdächtiger. Ist nicht wahr, ja? Die Mafia könnte dahinter stecken. Wie bitte? Susanne hat herausgefunden, dass der Mann tatsächlich Otto Biersack heißt. Ist nicht wahr, ja? Die Mafia könnte dahinter stecken. Wie bitte? Also können wir davon ausgehen, dass es gar nicht auffällt, wenn wir ein wenig herumschnüffeln. Sobald wir etwas Verdächtiges bemerken, sagen wir es natürlich sofort deinem Vater, Gabi. Ja, seht mal, Oskar hebt seine Pfote. Das heißt, er ist dabei. Er ist ein kluger Hund, obwohl er Flöhe hat. Oskar hat keine Flöhe, höchstens manchmal. Tarzan, Klößchen, Karl der Computer und Gabi hatten sich dazu entschlossen, die Suche nach dem entführten Volker aufzunehmen. Also können wir davon ausgehen, dass es gar nicht auffällt, wenn wir ein wenig herumschnüffeln. Tarzan, Klößchen, Karl der Computer und Gabi hatten sich dazu entschlossen, die Suche nach dem entführten Volker aufzunehmen. Ich schreibe. Habe das Geld gefunden und an mich genommen. Kannst es gegen Herausgabe des Dokumentenkoffers zurückbekommen. Bin... Schmier auch nicht so. Muss doch lesen können. Heute ist Samstag. Um 14 Uhr in der Milchbar zur fröhlichen Kuh. T. Finde ich prima. Das müsste genügen. Jetzt rückt Egge den Koffer bestimmt raus. Ich schreibe. Habe das Geld gefunden und an mich genommen. Kannst es gegen Herausgabe des Dokumentenkoffers zurückbekommen? Bin... Schmier auch nicht so. Muss doch lesen können. Heutigen Samstag. Um 14 Uhr in der Milchbar zur fröhlichen Finde ich prima. Das müsste genügen. Jetzt rückt Egge den Koffer bestimmt raus. Also leise. Da drüben steht der Tarzan. Er hat einen Feldstecher vor den Augen. Seltsam. Wen sieht der? Zu dem Bauernhof dort? Auf links, er hat was gemerkt. Da drüben steht der Tarzan. Er hat einen Feldstecher vor den Augen. Wen sieht der? Zu dem Bauernhof dort? Auf links, er hat was gemerkt. Also,

Er verabredete sich mit Tarzan und Gabi für den gleichen Tag ins Café Krümmer. Was macht er eigentlich? Na, er fängt Diebe. Beziehungsweise er soll verhindern, dass geklaut wird. Komm, wir rufen ihn an. Herr Hempel war sofort bereit, das Interview zu geben. Er verabredete sich mit Tarzan und Gabi für den gleichen Tag ins Café Krümmer. Na, nun kommt schon. Ja, Tarzan, wo willst du hin? Ich habe einen Zettel im Kinderwagen gesehen, aber mir nichts dabei gedacht. Mal sehen. Ah ja, hier ist er. Was für ein Zettel ist das, Tarzan? Eine Botschaft. Hör zu. Hier steht... Na, nun kommt schon. Ja, Tarzan, wo willst du hin? Ich habe einen Zettel im Kinderwagen gesehen, aber mir nichts dabei gedacht. Mal sehen. Eine Botschaft. Hör zu. Hier steht... Mann, Tarzan, da hängen ja eine ganze Menge Bilder. Los, komm, wir steigen ein. Aber fall mir nicht runter. Ich denke ja gar nicht dran. Immerhin sind wir im 6. Stock. Du zuerst, Klößchen. Ja, bin ja schon unterwegs. So, verflixt eng das Fenster. Wenn du nur nicht so viel Schokolade essen würdest. Du redest wie meine Mutter. Wenn es nach dir ginge, dürfte ich nur Brennnesseln zu mir nehmen. Ja, was deiner Figur zweifellos nicht schaden könnte. Und kein Mensch würde mich da noch erkennen. Nein, danke. Komm lieber rein in die gute Stube. Ja, so ist es schon viel besser. Hey, was hast du? Sieh dich doch mal um, Klößchen. Tu ich ja. Lauter schöne bunte Bilder sind da. Wirklich schön. Sag mal, Tarzan, das Bild da, ist das nicht dein alter Kranich? Hatten wir gerade in der Schule. Ach, Quatsch nicht. Das ist weder ein Kranich noch ein alter und somit echter Kranach. Das ist eine Fälschung. Eine Fälschung? Und wieso gehst du mit deinen Fingern ran? Du wirst dich noch schmutzig machen. An einem Bild, das ein paar Jahrhunderte alt sein müsste und dessen Farbe noch feucht ist? Das ist ja ein Ding. So lange bleiben die Farben frisch? Habe ich auch noch nicht gewusst. Blödsinn, Willi. Begreifst du denn nicht? Das hier sind keine echten Bilder. Das Fräulein Nicole ist eine Bildfälscherin. Kein Wunder, dass sie mit unserem Porsche-Hubi nichts zu tun haben wollte. Ja? Wieso das denn? Na, das ist doch klar wie dicke Klößchensuppe. Wie Klößchensuppe? Ich meinte keine Schokoladensuppe. Obwohl man sowas aus dir bestimmt kochen könnte. Verstehst du denn nicht? Nö, warum willst du mich kochen? Quatsch doch nicht, Willi. Ich meinte nicht dich, sondern Hubi. Er ist Kunstlehrer, also Kunstexperte. Der würde doch sofort erkennen, was die von ihm verehrte Nicole Teppler hier treibt. Und aus wäre es mit ihrem Fälschergeschäft. Ach so, und was nun? Ganz einfach. Wir nehmen diese 4 Bilder mit und hängen sie drüben bei Porsche Hubi auf, bis der Vater wieder weg ist. Und dann bringen wir sie zurück. Du meinst, der Vater merkt das nicht? Ach, bestimmt nicht. Die sind so gut gemacht, die Fälschung, die hält er bestimmt für echt. Aber du hast sie gleich als Fälschung erkannt. Klar, weil sie hier im Atelier auf Staffeleien stehen und weil ich sie angefasst habe. Ja, glaubst du etwa, Vater Zahnarzt toucht mit den Fingern darauf rum, wenn sie bei Hubi an den Wänden hängen? Bestimmt nicht. Ja, hast recht. Also gut, fangen wir an. Was ist denn nun los, Willi? Willst du etwa erst frühstücken? Für eine kleine Tafel, Tarzan. Mann, woher soll ich denn die Kraft nehmen, wenn ich in schwindelnder Höhe mit den Bildern über das Dach laufe? Glaubst du etwa, ich bin Spaghetti? Spaghetti? Wieso Spaghetti? Ach, ich verstehe, du meinst Rastelli. Aber der Knabe war kein Trapezkünstler, sondern... Was? Ach, friss doch deine Schokolade. Tarzan und Klößchen schleppten die 4 Bilder über das Dach in die Wohnung ihres Lehrers und hängten sie dort an die Wand, nachdem sie dem erschütterten Dr. Knoth eröffnet hatten, was Nicole Teppler in ihrer Wohnung trieb. Sie waren kaum damit fertig, als es erst nebenan und dann bei Dr. Knoth an der Tür klingelte. So, verflixt eng das Fenster. Wenn du nur nicht so viel Schokolade essen würdest. Komm lieber rein in die gute Stube.

Stimmt nicht. Nicht davon, sondern von den Flöhen im Bauch. Du musst ja nicht mitmachen. Ich will aber. Trotz der Flöhe? Die ersticke ich mit Schoko. Nach zwei Tafeln krabbelt gar nichts mehr. Sind ja auch keine wirklichen Flöhe, sondern... Also es sind nur nervliche Unruhen. Dem einen beben die Nasenflügel, der andere stottert. Mir kribbelt es im Bauch. Aber Schokolade hilft immer. Schokolade ist Nervennahrung. Ja, dann ist ja gut. Also hör zu, wir bleiben bei unserem Plan. Erinnere mich nicht an morgen, sonst wird mir zum ersten Mal von meiner eigenen Schokolade schlecht. Du musst ja nicht mitmachen. Ich will aber. Also hör zu, wir bleiben bei unserem Plan. Aber zurzeit ist das Tal wirklich noch eine grüne Hölle. Ach, da ist ja auch Elisa. Tag, Elisa. Tag, Herr Gastny. Nein, wie hübsch du geworden bist. Nach dem Essen trafen sich die TKKG-Freunde und Elisa draußen am Brunnen zum Palaver. Aber zurzeit ist das Tal wirklich noch eine grüne Hölle. Nach dem Essen trafen sich die TKKG-Freunde und Elisa draußen am Brunnen zum Palaver. Uhr, Kugelschreiber und Geld sind der Jahresbeitrag für deine Schutzmacht. Schutzmacht? Ich denke, Amerika ist unsere Schutzmacht, militärisch gesehen. Oh, spinn nicht, Klößchen. Dieser Zardo fühlt sich offenbar als Boss einer Schutzgeldmafia. Uhr, Kugelschreiber und Geld sind der Jahresbeitrag für deine Schutzmacht. Schutzmacht? Dieser Zardo fühlt sich offenbar als Boss einer Schutzgeldmafia. So, das wär's dann wohl. Ich verschwinde. Um Himmels Willen, was ist passiert? Was passiert ist, weiß ich nicht. Die Pupillen sind mir aufgefallen, Schwester Anna-Else. Um Himmels Willen, was ist passiert? Was passiert ist, weiß ich nicht. Die Pupillen sind mir aufgefallen, Schwester Anna-Else. Wenn wir erst beim Bankhaus sind, atme ich auf. Das ist schon eine enorme Verantwortung, die man uns da aufgehalst hat. Ich denke immer, meine Jacke ist durchsichtig und jeder Ganove kann sehen, dass ich dicke Kohle bei mir habe. Willi, der Geldtransporter. Das zerrt an den Nerven. Ich pass schon auf. Tim, jetzt kommt der gefährlichste Teil. Wir müssen unsere Räder schieben. Aber es sind noch 100 Meter bis zum Bankhaus. Ob wir Polizeischutz anfordern? Hör auf, Willi. Deine Jacke ist nicht durchsichtig und niemand vermutet dieses Vermögen bei dir. Sieht man mal ab von deinem außerordentlich guten Ernährungszustand, machst du ganz den Eindruck eines armen Taschengeldempfängers. So? Halt dich dicht neben mir und von keinem ansprechen lassen. Da vorne ist das Bankhaus Kredit. Ich übergebe an dich. Ich bleib hier und bewache die Räder. Willst du nachzählen? Nun hör aber auf. Dass du während der Herfahrt nichts für dich abgezweigt hast, davon kann ich ja wohl ausgehen. Kannst du. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe rein und zahle das Geld an der Kasse ein. Ja gut, lass dir nur Zeit. Ich warte hier. Tim betrat die Bank, in der es angenehm kühl und still war. Wenn wir erst beim Bankhaus sind, atme ich auf. Das ist schon eine enorme Verantwortung, die man uns da aufgehalst hat. Ich denke immer, meine Jacke ist durchsichtig und jeder Ganove kann sehen, dass ich dicke Kohle bei mir habe. Hör auf, Willi. Deine Jacke ist nicht durchsichtig und niemand vermutet dieses Vermögen bei dir. Da vorne ist das Bankhaus Kredit. Ich übergebe an dich. Ich bleib hier und bewache die Räder. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe rein und zahle das Geld an der Kasse ein. Ja gut, lass dir nur Zeit. Ich warte hier. Tim betrat die Bank, in der es angenehm kühl und still war. In wenigen Minuten war die TKKG-Bande mit Bettina Lechner und ihrem geknickten Bruder in der Praxis von Dr. Beisinger, wo sich auch Kommissar Glockner aufhielt. Sascha stellte sich und Tim musste berichten, was geschehen war. Ja, das war's, was ich zu erzählen hatte. Von Hassan und Ali wissen wir nur, welchen Spielclub sie aufsuchen. Wenn wir die beiden finden, dann können sie uns verraten, wer die anderen Monster sind. Ah, die finden wir. Das ist nur eine Frage der Zeit. Heißt die Teestube wirklich beim Schweif des Kometen? Ja, so heißt sie. Ulkig, aber wahr. Ihr habt in wenigen Stunden viel erreicht. Was täte die Polizei dieser Großstadt bloß ohne euch? Ach komm, du nimmst uns auf den Arm, Papi. Unser Vorteil ist nur, dass die Unterwelt uns eins nicht für voll nimmt. Aha, aha. Und was war nun mit dem Gangster, der sich die Zähne abgebrochen hat? Tja, ich sprach mit meiner Frau gerade über meine Urlaubsvertretung, Frau Dr. Schmidt-Schattennudel. Entschuldigen Sie, können Sie uns einen Hinweis geben, der uns zu diesen Männern führt? Ich glaube schon, Herr Kommissar. Ganz sicher. Den können wir bald identifizieren. Ich habe mir sein Gebissschema genau eingeprägt. Ich stoße da auf etwas Ungereimtes. Ja, nämlich? Wir haben genau 21 Minuten gebraucht von Sascha Lechners Adresse bis hierher. Ja, und? Eine endlose Strecke für den Gorilla mit seinen Schmerzen. Auf der Straße haben sich die beiden natürlich ohne Maske bewegt. Und der Verletzte hielt sich vermutlich ein Taschentuch vor den Mund. Ja, das ist richtig. Ja, aber warum sind dann die beiden ausgerechnet zu Dr. Beisinger gegangen? Zwei andere Zahnarztpraxen liegen direkt am Weg. Ich sah die Schilder. Warum haben Sie nicht dort um Hilfe ersucht? Richtig. Hier sind mehrere Praxen ziemlich dicht nebeneinander. Man hätte ihm auch anderswo geholfen. Die Ganoven wollten aber unbedingt hierher. Das kann nur einen Grund gehabt haben. Er wusste, hier wird er gut behandelt. Du meinst, dieser Mensch ist ein Patient von mir? Völlig unmöglich, Tim. Ich hätte ihn an seinem Gebiss erkannt. Das ist absolut sicher. Ich habe ein Gedächtnis für sowas. Naja, es war nur so eine Überlegung. Vielleicht hat sich ja ihr guter Ruf bis in diese Kreise rumgesprochen. Ist ja nicht gerade neu. Auch Ganoven haben Zahnweh. In wenigen Minuten war die TKKG-Bande mit Bettina Lechner und ihrem geknickten Bruder in der Praxis von Dr. Beisinger, wo sich auch Kommissar Glockner aufhielt. Sascha stellte sich... Und Tim musste berichten, was geschehen war. Ja, das war's, was ich zu erzählen hatte. Von Hassan und Ali wissen wir nur, welchen Spielclub sie aufsuchen. Wenn wir die beiden finden, dann können sie uns verraten, wer die anderen Monster sind. Ah, die finden wir. Das ist nur eine Frage der Zeit. Heißt die Teestube wirklich beim Schweif des Kometen? Ja, so heißt sie. Ulkig, aber wahr. Und was war nun mit dem Gangster, der sich die Zähne abgebrochen hat? Den können wir bald identifizieren. Ich habe mir sein Gebissschema genau eingeprägt. Ich stoße da auf etwas Ungereimtes. Ja, nämlich? Wir haben genau 21 Minuten gebraucht von Sascha Lechners Adresse bis hierher. Ja, und? Eine endlose Strecke für den Gorilla mit seinen Schmerzen. Auf der Straße haben sich die beiden natürlich ohne Maske bewegt und der Verletzte hielt sich vermutlich ein Taschentuch vor den Mund. Ja, das ist richtig. Ja, aber warum sind dann die beiden ausgerechnet zu Dr. Beisinger gegangen? Zwei andere Zahnarztpraxen liegen direkt am Weg. Richtig, man hätte ihm auch anderswo geholfen. Die Ganoven wollten aber unbedingt hierher. Das kann nur einen Grund gehabt haben. Er wusste, hier wird er gut behandelt. Du meinst, dieser Mensch ist ein Patient von mir? Völlig unmöglich, Tim. Ich hätte ihn an seinem Gebiss erkannt. Das ist absolut sicher. Ich habe ein Gedächtnis für sowas. Naja, es war nur so eine Überlegung. Vielleicht hat sich ja ihr guter Ruf bis in diese Kreise rumgesprochen. Ist ja nicht gerade neu. Auch Ganoven haben Zahnweh.